Eine Delegation der Mitarbeiter des Generalverbandes der Japan-Koreaner unter Leitung von Abteilungsleiter des zentralen Präsidiums dieses Verbandes, Kang Yong-chol, der am 15. November mit einer Maschine in Pyongyang eintraf, legte an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumenstrauß nieder und verneigte sich davor.